RTL Background am Gespräch. Die geht schaut, präsentiert von Pierre Jans. Guten Mittag am Background. 4 Europa-Deputiert sind hier im Studio. Tilly Metz von die Gring, der Marc Angel von der LSAP, der Charles Görens von der DP und den Ferner Kartäuser von der ADR. Guten Mittag, alle Guten. Guten Mittag. Ferner Kartäuser, die hat umgangs der Woche an der Plenia vom Europaparlament auf Lützebäuerisch geschwärt. Die geht dann abbrach. Das wusste ihr am Vieraus. Lützebäuerisch ist kein offiziell Arbeitsspruch an den europäischen Institutionen. Hat die Aktion dann den Effekt, den der ihr gewünscht hat? Ich wusste das nicht am Vierhaus, weil ich hatte das Vierberede, ich hatte Schülerin informiert am Parlament. Ich wusste nicht, was ging geschehen in dem Blick. Ich musste noch damit rechnen, dass ich keinen Abbruch gehen oder dass das Mikro ging aufgeschnitten ging. Ich wusste nicht am Vierhaus, was ging geschehen. War das dann eher ideal lang, für das so zu machen? Weil wir haben ein Wahlprogramm gehabt. Ich meine, wir hatten ja gesagt, wir engagieren uns für Lützebäuer Spruch, dass ich das da aber lo ging machen. Ja, das war meine Initiative. Auf die Manier, dass ich das so gemacht habe. Mit dem Prinzip, dass wir uns für Lützebäuer wollte ansetzen, als ja ein Auftrag auf dem Wähler, den ich auch Matkut, weil da der ja auch gewählt gauf. Ich wollte schon sagen, Herr Kartäuser, während einer Intervention an der Pläne vom Europaparlament am 24. Oktober 2005 hat CSV-Europa-Deputiert Erne Hennico Schöpsches auch gefragt, Lützebäuerisch soll dann offiziell Spruch an der Union gehen. Also, er ideal lang war das nicht für sich dafür stark. Ich kann nur nicht den Historik von den nächsten Jahrzehnten. Ich wollte aber sagen, ich freue nicht, dass Lützebäuerisch ein offiziell Spruch geht. Ich meine, Madame Hennico ist da mit Weitgang wirsch. Ich bin da ganz pragmatisch. Am Blick, ich sicher noch Lösungen, die zu realisieren sind, die auch relativ leicht zu machen sind und nicht zu teuer zu machen sind als erster Schritt. Weil ich weiß ja auch, dass Lützebäuerisch zum Beispiel am Blick in dem Fall in dem Stadium vom Ausbau von unserer Sprache nicht geeignet als für einen ganz häufigen juristischen Text zu übersetzen. Ich meine, muss ich realistisch sein an diesen Sachen. Dafür schwätze ich am Blick nicht von einer offiziellen Sprache. Ich hätte aber gerne, dass bei den Debatten am Europaparlament auch als Sprache geschwärzt gehen. Da muss ich natürlich sind eine Reihe technischer Schwierigkeiten, das muss ich dann diskutieren, wenn ich in einer Brache dann zu führen. Aber das ist einfach möglich. Ich will auch sagen, dass ich froh bin, dass bei der Regierung hat sich auch der Thematik angeholt, dass eben in der Folge, über die ich mich freue, ich kann ich auch sagen, ich hatte gestorben nach einem Gespräch mit unserem Staatsminister zu der Frau, weil doch konstruktiv verlauf ist. Und ich hoffe, dass wir in den nächsten Wochen zu direkt operationellen Konklusionen kommen, die wir dann noch im Europaparlament können umsetzen. Ich meine, sowohl Lützebäuer Spruch wie Lützebäuer Land hätte es verdient. Herr Görens, denn Herr Kartäuser hat viel kritisiert, unter anderem von ihr stils ridikulisiert. Wie ihr das richtig fand? Oder von den Tulleis, hat Herr Kartäuser gehört, irgend zwei Wochen richtig. Ich meine nicht, dass ich den Kartäuser ridikulisiert habe. Das ist nicht dir, Deals. Also, die hat den auch kritisiert, sogar hier auf der Antenne. Also, der Herr Kartäuser hat eine Absage mit Ansage gekriegt. Bewusst, entschuldigt. Entschuldigt, Ihr Mikro war nicht ganz bei Ihrem Mund, weil die könnten einen Kampf. Merci, Herr Görens. Der Herr Kartäuser hat für die Deutschspur zu meinen eine Absage mit Ansage gekriegt. Weißt du, dass am Europaparlament Lützebäuerisch nicht die Spur ist, die kann übersetzt gehen? Und ich will auch mal Schluss machen mit einer Legende, die gesponnen wird, wie wenn der Herr Kartäuser malträtiert gewesen im Parlament. Hier hat das nicht gesagt, mit den Leuten, die es schreiben. Sondern wo können wir da groß sein? Ich kann nämlich just sagen, der Herr Kartäuser als ganz korrekt behandelt vom Präsidenten. Ich werde nämlich am Saal der Bannen nicht signaliert vom Präsidenten, dass Lützebäuerisch nicht gehen gelten als Spruch da und du konntest hier als enger Spruch sprechen. Ich meine, die das wird, wenn ich will, so. Ich bin Herr Kartäuser ja überrascht, dass das effektiv auch nur der Intervention CSVDP-Regierung gesucht hat. Sie gibt sich zwar mehr Zeit, wie Herr Kartäuser vielleicht fordert, aber sie will aber effektiv drüber schwätzen. Also gönn dir den kleinen politischen Erfolg, Herr Kartäuser, du nicht. Soweit wie meine Informationen reichen, hat die Regierung das sogar an ihrem Koalitionsprogramm stehen. Genau. Lützebäuerisch fällt abwerten, sodass zu verschiedenen Zeiten auf verschiedenen Plätzen über dasselbe geschwärzt wird. Und dann lassen wir der Regierung mal eine Chance gehen, und gucken, wie weit das geht. Übrigens, Lützebäuerisch ist nicht die einzige Sprache, die um europäischen Plan diskriminiert wird, wenn man so will sagen. Auf der Kurs Justiz gehen die Liberation auf Französisch gemäht. Da können die Deutsch sagen oder die Englisch schwätzen, wir gehen diskriminiert, die gehen auf Lützebäuerisch gemäht. Das wird am Anfang Thema sein, dass was Freistellenwert kriegt Lützebäuerisch Spruch hier im Land. Und was Freistellenwert kriegt Lützebäuerisch Spruchregime hier im Land. Wir haben gesehen, dass Deutsch nicht ohne Importanz gewonnen hat. Wir merken noch, dass Französisch Männer gut behandelt wird wie an der Zeit. Die Englisch geht oft bemäht, wo die anderen Sprachen nicht mehr gehen. Und da verstehe ich in gleicher Zeit fest, dass enorm viel Erfolg gemacht wird, für die Lützeburg zu promovieren hier im Land, fand ich an. Ja. Und der Kaktus ging für die Lützeburg, scheint zu nennen, wo ich normalerweise nicht sage, ob RTL, sondern ohne müssen dafür zu bezahlen. Da sehe ich Leute an der Käse sitzen. Die machen sich alle gut mit, für korrekt Lützeburg zu schwätzen. Und am besten gegen die auf die Schilder knippen und sagen, gut so. Ich meine, die geben alle gut, die hier im Land versichern, sich über den Sport zu integrieren. Herr Görens. Die sollen nochmal ein Minimum von Anerkennung kriegen. Tilly Metz, auch dir hat gesagt, dass, was Herr Kartäuser gefragt hat, für Lützeburg am Parlament zu schwätzen, wäre nicht notwendig für was? Ja, ich fand immer immens wichtig, dass ich weiß, wo ich was frage, ob das auf der richtigen Platz ist oder nicht, wo ich seine Zeit für was ansetze. Ich persönlich hätte nicht will, mein Speaking-Time dafür ansetzen, weil ganz einfach die falsche Platz, der falsche Moment ist, dass das etwas für die nationale Luft, wie gesagt, am Regierungsakkord steht. Ich bin auf der anderen Seite aber auch ganz froh, wenn ich gesehen habe, dass immer mehr Künstler, immer mehr Schriftsteller wirklich auch plötzlich schreiben. Das heißt, es geht auch mehr Lützeburgisch geschwärt, denn EU. Und je, das ist ich gönnen dem Herr Kartäuser sein Minute of Fame, wie den Andy Warhol gibt, so. Aber wie gesagt, für mich wird nicht der richtige Platz, nicht der richtige Moment. Und wir haben drei Länder usuell du pays. Und wir haben auch heute zu Lützeburg viele Leute, die sich trugen, für Lützeburg zu schwätzen. Wir ganz viele Leute, aber auch die Deutsch und Französisch verstehen zumals Deutsch. Und wir machen hier europäische Politik. Also wie gesagt, wenn ihn auch das gibt, ganz durchziehen, die Unerkennung von der Lützeburg. Lützeburgischer Spruch, schon nicht schon einmal gesagt, aber ich wiederhole nicht, denke, weil das muss ich aber auch bewusst sein, 40 Millionen Jahre gibt das Kosten. Ne? Und da sage ich mir an Zeiten, wie wir leben mit Multikrisen, denke ich schon mal erstens einer Sorgen und zweitens, meine ich, werden die Sorgen auch vielleicht irgendwo anders da besser investiert. Aber wie gesagt, ich freue mich aber für das mehr Lützeburg geschwärt wird, das fand ich super und ich freue mich darüber. Marc Angelos, die Diskussion, die wir heute gerade feiern, auch für euch, überflüssig, die durch den Herrn Kartäuser seine Aktion durch Last getrippelt gibt. Eine Diskussion über den Lützeburger Spruch ist nie überflüssig. Ich meine, es tut auch keine Partei der Monopol von der Lützeburger Spruch. Das ist enorm viel gemacht, die ich meinen Kolleginnen gesagt habe, geht der Lützeburger Spruch, der Lützeburger Literatur, der Entwicklung von der Spruch so gut wie noch nie. Dafür manchmal keine Sorge. Für mich ist es wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger können auf Lützeburg alle europäischen Institutionen ausschreiben und ausschwätzen, und dass sie auch den Fall und dann auf Lützeburg eine Antwort kriegen. Das geht den Bürgerinnen und Bürger. Mehr als sechs Europadeputierte, wir können nach Lützeburg Deutsch, Französisch, Englisch, wir haben Möglichkeiten, also auf drei andere Sprachen, die wir hier an der Schule gelernt haben, auszudrücken. Aber wenn, das wie Madame Metz sagt, wenn Herr Kartäuser gerne Lützeburg schwätzt am Europaparlament, da müssen sich und die Regierung wenden, die ein Demand möchte. So hat der spanische Premier gemacht, ein Demand gemacht, für das können spanische Deputierten auf Katalanisch, auf Baskisch und auf Galizisch können am Europaparlament schwätzen und dann auch so, wir bezahlen das dann auch als, da müssen Lützeburger Steuerzahler das bezahlen, wenn der Herr Kartäuser das will, sollen das machen, die richtige Wehme. Für den Rest, wundert mich, und hat an der Budgetresolution für das Jahr nicht vom Europaparlament gestimmt. Das heißt, dass sie nicht d'accord ist, dass das Europaparlament zu Brüssel, zu Straßburg und zu Lützeburg schafft, mit dem sie ein Jahr nicht ist, da das gegen das Interesse von Lützeburg gestimmt und ich fand das, als das Kind auch mal thematisiert gehen. Herr Kartäuser. Da fängt man mit dem Wunsch gegen das Budget gestimmt. Ich wollte, glaube ich, das letzte Woche zurückkommen. Wie doch geht er da genau präzise gegen das Amendement gestimmt, wo es um das Jahr Juni geht? Herr Kartäuser, stell dich gerne eine konkrete Frage dazu, wenn du erlaubt. Das ist nämlich effektiv so, dass, wenn ihn aber ehrlich ist, außer heim, sonst durch da ganz wenig Lützeburg geschwärt geht, die hat auch selber lange im Ausland gewohnt, die können viel Sprache fließen, das wäre kein Problem für ihr. Und Lützeburg und die EU zu implementieren, geht für effektiv viel zu kosten. Ich meine, du könntest dem Menschen nicht widersprechen. Geht es dann durch eine Proportionalität zwischen ihrer Forderung an dem, was es kosten? Also, ich habe für die Runden schon gesagt, dass ich eine Lösung sicher, die nicht viel kostet. Was ich proposiert hat im Europaparlament am Vierfeld, das wäre, wir den Text zur Verfügung zu stellen, dass von da aus könnte übersetzt gehen, Kostenpunkt Null. Und ich habe doch mit dem Herrn Frieden, wo ich mit dem darüber geschwärzt habe, auch gesagt, dass ich eine Lösung sicher, die eben nicht in Richtung allgemeine Übersetzung geht und Übersetzungsding, das effektiv viel gegen Kosten, davon sehe ich den Sinn auch nicht an. Wie gibt es Leute, die ich da verstehe, wenn der Platz eine Abwertung, da spricht man zum Beispiel, dass den Text für die Runden zur Verfügung stellt, aber von denen Texte aus ging übersät gehen, das kannst du überhaupt nicht. Das kannst du also, nicht. Also muss ich gucken, schon das ich auch gesagt, eine pragmatisch, eine billige Lesung. Aber lo, wie gibt die Texte dann übersetzen, Herr Kartoffel? Ja, das ist dann an der Responsabilität von dem Deputierten, der schwätzt. Das heißt, du gibst dann das übersät, rumgegeben, was dir übersät wird. Ja, Herr Jans hat mal ein paar Fragen gestellt und die hat auch ein paar Sachen gesagt, da lass mich darüber reagieren, weil ich glaube, was für mich wichtig ist, neben den Sachen, die da so, die vielleicht nicht so richtig sind, aber was für mich interessant ist, das ist der Wechsel an der Tonalität. Ich habe den Sonnisch probiert, wie mir Angeler, ob die Sache von der Prozedur zu antworten, für am Vierfeld schon mit der Regierung zu schwätzen, das war nicht möglich. Ich habe mich dafür gefreut, dass das auch möglich war. Zweitens, zu verschiedenen Kollegen, ich will auch heute am Numm nennen, von einer Zirkusnummer geschwärt, wo ich es gemerkt habe, heute sind als Tonalität schon ähnlich. Und ich meine noch, dass sich an der öffentlichen Meinung das ganze Jahr spiegelt, die Bedeutung vom Litzbäuerischen geht unerkannt und darüber freue ich mich. Herr Kartoffel, ich habe so nicht gesagt, was nicht richtig ist. Ich will schon sagen, die Solution, dass es da ging, errät, ob Englisch die Übersetzer gehen, dass diese können dann übersetzen an all die anderen Sprachen. Das wäre okay. Mit dem Problem ist, wenn eben den die Sitzung präsidiert, wie kann den sicher sein, dass das, was dir da schwätzt, das, was dir ein paar Bayer aufgehen wird? Das ist das Problem. Dafür geht die Solution nicht. Ja, wäre flott, wenn die ging gehen, dann gingen wir viel so spüren, das wäre super. Aber das geht nicht, weil Präsidenten kein Litzebüch verstehen und dann wissen sie nicht, ob das, was dir sagt oder die Person, die da dann in der Spruch will, so, die nicht den offiziellen Spruch ist, ob das, was den aufgehen wird, den Interpreten. Voilà. Wenn dir übersät, geht ja Angel, wenn dir Englisch schwätzt und die geht dann in einer Spruch übersät, weiß der Präsident auch nicht, wenn die anderen Spruch nicht schwätzt, ob das korrekt übersät ist. Das ist immer ein gewisses Unsicherheit. Ich habe ganz viele Sitzungen präsidiert, das Vizepräsident schon immer dann noch gelöscht hat, mir haben Übersetzungen an allen Sprachen, ich habe alle die Rede konnten verfolgen. Das ist auch nicht um Präsident für zu gucken, was noch richtig übersetzt geht, dass die Interpreten, die sind fachlich dafür ausgebildet, an denen hier mal mehr zu leihen, für zu gucken, ob das, was ein paar Bayern steht, auch gesucht geht. Und dafür mussten die auch alle Würfel kennen, ihrer Funktion gerecht zu gehen. Die 23 Sprachen, die müssten an den 23 Sprachen, die übersetzt geht, an der Kabine sitzen, die nicht zu so euch versteht, für das korrekt zu machen. Ja. Just wieder hinzuweisen, dass das extrem komplex ist, was wir hier schwätzen. Genau. Ja. Voilà. Also Madame Metz hat schon ein Tweet gefällt. Ich meine, geht ja, um was geht es am Fong? Es geht ja am Fong darum, wenn ihr kennt oder das gerne logisch machen, wenn Herr Kartoffel will, treten auf Lützebüsch, was wir ja gehört haben, dass das Leute sich für Europapolitik mehr interessieren. Ich weiß nicht, ob irgendein Eis gibt mehr zu später Stunde, wo der da geschwärt wird, gibt es wie wären, wenn das auf Lützebüsch wäre. Ich denke nur kontra, dass wir eine Rolle haben als Europadeputiert, ob die Leute durchzugehen, hin Lust auf Europa und auf die Europapolitik zu gehen. Ich meine nicht, dass das etwas ändern, wenn du machst. Massiv alles auf Lützebüsch an den Debat, wer das Leute dann noch einmal alle anderen hier mehr setzen kann, weil darum geht es ja einfach. Demselben Argument, Herr Jens, hätten wir vielleicht an der Chambre haut nach Französisch, wenn ich gesagt habe, dass wir noch die Valorisation von Lützebüsch, wie das früher gemerkt hat, wie das doch eine Unerkennung aus von der Spruch, offen der Spruch von den Leuten. Und das ist einfach für uns menschlich, es geht nicht mehr darum, für die Leute, dass sie verstehen, was da geschieht, aber dass sie sich auch können identifizieren mit der europäischen Politik an all Land an der Europäischen Union, heute die Ege Spruch als Amtsspruch schützt mir nicht. Aber wir wollen uns auch können als ADR dafür ersetzen, dass Lützburg sich besser identifizieren, was da geschieht. Herr Kartoffel, Sie sind ja final mal um den Premierminister Luc Friede geschwärzt, der Ball hat sowieso bei der Lützburger Regierung mit noch vielen sonstigen Themen. Zum Beispiel, das heute nämlich das Thema, das im Moment den Diskurs oben heute dominiert, das ist Migration. Da muss ich präzisieren, dass an der Hauptzeit Mesuren gegen illegale Migration und gegen die Leute, die hier bleiben, obwohl sie keine Asylkruten zur Debatte stehen, die Umweltkontrolleren zurückkriegen. Das geht von der aktuellen Kommission nach an dem Conseil Vierischwoch ganz klar gemacht. Am Mittwoch zu Straßburg hat die Europäische Volkspartei, wo CSV dran ist, ein Amendement von ihrer Parteifamilie, Herr Kartoffel, Matt gedrungen. Darüber wurde ich an einem Kommuniqué zufrieden gewesen. Die hat gern, dass mit EU so mehr physische Barrieren geschaffen auf Flüchtlings- respektive Asylkorn an Drittstaaten gebaut gehen. Die Welt für euren Schlagwort zu gebrauchen, eine Festung Europa ist. Für was? Ich will keine Festung Europa. Wir haben immer gesagt, dass wir Leute, die verfolgt sind, wollen abholen, dass also das Asylrecht, so wie dann die Konventionen besteht, soll respektiert gehen. Das ist ein, was wir nennen, einen zivilisatorischen Acquis. Aber was wir nicht wollen, und dazu mal seit Anfang von der Flüchtlingskrise 2015, dass das einfach eine illegal, irregulär Migration auf einem hohen Niveau geschieht für Europa. Zölle sind zurückgegangen. Sie sind zurückgegangen, sind aber nachher mal ganz heisch. Und das ja kumulativ über all die Jahre, was terribel Notdeler hat. Und ich sehe das dann praktisch keinem europäischen Land mehr, die da Politik akzeptiert hat. Das ist auch so, dass weil interne Grenzen kontrolliert gehen, weil wir die externen Grenzen nicht kontrollieren, nicht genug kontrollieren, das wollen wir nicht. Wir wollen den Schengen-Raum erhalten. Bewegungsfreiheit von den Leuten an auch von den Fuhren, weil das auch eine ökonomische Dimension an dem Ganzen. Und das ist in allem auch für mich schwer zu drohen, dass alles reprochiert wird, dass wir die europäische Grenze schützen. Und da sehen wir, dass Sozialisten wie den Herr Scholz, die finanzieren ONG, die am Mittelmeer der Leute abfangen, die eigentlich Schmuggelaktivitäten unterstützen und dann aber Kontrollen der Baldengrenzen abfeiern. Ich wollte die Frage mich spät stellen, mir wurde gerade gesagt, effektiv macht Angel Museen, dass um letzten Sommer, also für nicht gerade zwei Wochen, den Olaf Scholz, Sozialist, den deutschen Bundeskanzler, quasi die schärfste wieder von allen Staats- und Regierungschefen, was Bauskontrollen angeht. Ja, das ist wirklich skandalös. Da haben sogar seine eigenen SPD-Europadeputierten sich auch schwer darüber aufgeregt. Und wir als Fraktion am Europaparlament natürlich auch. Und schon da sind leider lesen sich da Dreife von Rechtsextremen, lesen sich Dreife von der CDU, die immer mehr den Narrativ über Unhalt von der AfD. Und ich meine, das ist eine falsche Richtung. Ich fand, was die Migrationspolitik angeht, an das, was Herr Kartheiser da gestimmt hat, an dem Budget, für du Millionen und Milliarden ummauern, an Zink zu investieren, rund um die Bauzugrenzen. Wenn wir diese Suche gingen holen, dann investieren, der Staat, die Regionen, die Länder zu gehen, für eine bessere Integrationspolitik zu machen, für Ausbildungen zu machen, weil wir haben Fachkräftemängel in Europa. Den hast du, Herr Orban muss 60.000 Asiaten kommen lassen, für das die Industrie drehen, so gut Madame Meloni muss da kommen lassen. Wir haben Fachkräftemängel und wir sollen die suchen, die will holen, für die Mauern zu bauen, investieren an die Menschen, das ging den Menschen, die schon heiß sind, zu gut kommen, an den Menschen, die bei uns zugehen und dann nicht gegen den anderen als einen, die wir an der Leute Angst machen. Charles Gören, zu dir auch noch Hoffnung wie der Marc Angel, dass es ohne Mauern ging gehen oder sie da mittlerweile vielleicht auch der Meinung, dass effektiv die Bauzugrenzen, wie die Staats- und Regierungschefen nicht wollen umsetzen, dass die gebraucht gehen? Also die Grenze, die unter der Europäischen Union ist, die ist nicht überall selbst. Mein finnischer Kollege, das sind keine Extremisten, die sagen, wir müssen das Kind abschleißen von Elementen, die bei uns nicht verloren gehen, Russland schützen. Die haben einzelne Plätze, wo sie mehr stärkere Dispositive installieren wie auf anderen. Das kann man nicht generalisieren. Das, was mich steht, dass wir haben mit ganz viel mehr, als ich finde, du müsstest ganz viele Konzessionen machen, in den Immigrationspakt gestimmt. Den Tritt ist der Kraft. Da sind einzelne Kräfte in Europa, die lassen sich treiben von den anderen, von den Rechtsextremen, die Wahlen gewonnen haben, und die wollen da mehr weit gehen. Sie geben mal dem Immigrationspakt, der wirklich das Resultat ist, von ganz vielen guten Willen keine Chance für durchzukommen. Und das wird mir sehen, dass der Blick so angeengt ist, auch besonders durch die Zügse von einzelnen rechtsextremen Parteien. Und da geht es immer mehr angeengt. Mir schwätze just das ist just ein kurz für uns freuen, also das Thema Migration, obwohl die Trascht am mir das Jahr, wenn ich studiere, den Migrations- und Asylpakt gestimmt gauf, obwohl die du hast, dass nur so viel darüber diskutiert wird, als einzig und allein voilà, eine Konsequenz davon, dass Rechtskräfte bei verschiedenen Wahlen gewonnen haben. Ja, oder mehr Beikrut. Den Immigrationspakt kann sich prüfen, noch nicht bestehen, weil noch nicht der Kraft ist. Der Kraftsetzung ist ja retardiert gehen. Wenn ich so einen Blick angehängt hätte, ich gedacht, mit einem breiten Blick auf das Ganze werfen. Die Europäische Union bei allen vier, die ich hier kann machen, als nach dem Ensemble von Ländern, die am meisten Leute abholen. Schon mal denke ich, die Zölle vom UNHCR, die UN-Flüchtlingsrat geguckt. Russland hält 300 Leute ab. 300. Und wenn sie ein paar abhält, dann schleichen sie nach über ihre Freund Lukaschenko über die Polen-Grenze an der Europäischen Union an. Auf der einen Seite haben wir Leute, die viel machen, vielleicht nicht genug, die Europäer. Und auf der anderen Seite haben wir Leute, die überhaupt nichts machen und die danach Europa provozieren, für dann bei ihnen das Klima zu versauen. Das, was auch fehlt an dem Ganzen, das ist eine Auseinandersetzung mit der Frage, wie können wir die Leute an ihren Ländern festigen. Von allen Ländern an der Europäischen Union so viel gegen merken wie Luxemburg an der Entwicklungspolitik, da könnte man viel mehr Perspektiven an den Grenzen in der Europäischen Union U-Grenzen merken. Dafür haben wir ein Instrument, was Remeke nicht genug fangen hat, den Global Gateway. Das ist eben dafür, Länder zu helfen, zu industrialisieren, für die Konnektivität in den Ländern zu verbessern. Also sind ein Ensemble von Mesuren da, die besser machen. Und nach schüss Ewe, die wird leider am Mittelmeer. Die internationale Seerecht obligiert Jitfrein, der Kenntnis hat, von Leuten, die an Seenot sind, denen zu helfen. Ganz richtig, très bien. Die nächste sicheren Häfen zu bringen, aber nicht unbedingt in Europa. Das ist die Prechtschlag. Also, die nächste sicheren Häfen. Da muss die nächste sicheren Häfen noch bereit sein, die abzuhüllen. Ja. Telematz. Ja, also ich, wie gesagt, ich schon die Begriffe, die in Jolo, wo so viel Zeit drauf auch verloren geht, zu schwätzen von der sogenannten illegalen Immigration. Ich schon mal gedacht, wie viel möchte das? Wie sieht ihr da kein Problem? De facto aus. Nee, ich antworte mal kurz auf die Frage. Ich sehe schon ein Problem, dass da Ängste geschürt gehen von verschiedenen Parteien. Das Problem gesehen ist von allem, dass da auch viel Desinformation aus das gesehen ist auf alle Fall ganz viel. Und ich meine, für die, die den Brief gelesen haben, die Madame von der Leyen geschickt hat, an die Mamba-Staaten, an puncto Migration, da schreibt sie schwarz auf weiß, auch, das geht aber so, dass die meisten Leute, die wollen nach innen kommen, haben keine schlechten oder kriminellen Intentionen. Die wollen just überleben, die sind an Notsituationen. Das ist schon noch ein Problem, effektiv, dass den von illegalen Refugien schafft. Es sind wer diese gehumiste Sicher für zu überleben, die umso schwer für die Leute wohnen. Aber ich wollte einfach ein bisschen relativisieren, wenn ihr guckt, 449 Millionen Anwohner in der Europäischen Union. Davon sind 6,1%, entschuldige, den Zulästrahmen, ich muss aber mal eins, da muss ich auch die Fakten gucken. 6,1% sind nicht europäische Bürger und Bürgerinnen. Das ist viel mehr, wie auch ganz viel andere Länder, notamment in der Schweiz zum Beispiel. Von denen 449 Millionen sind 1,6% Refugien, auf von den überhaupt 2023 hat 0,26% waren dann die sogenannten, die ob illegal wären, wo müssten hinkommen, weil die noch nicht genug legal wären gehen. Das ist die Realität, von denen wir schwätzen. Das ist die Ängste, die wir schüren, sind 0,26% von den 449 Millionen. Ich fand es skandalös, dass man nicht mehr von den 30.000 Leuten schwätzen, die am Mittelmeer sind, weil man ihnen keine Seenotrettung gelegt hat, weil man sie zurückgepusht hat. Das ist die Realität. Und ich will auch, wie der Herr Angel auch schon sagt, dass man die suchen, anstatt weiter Mauern abzubauen, weiter ein Fortress Europe zu bauen, dass man mehr suchen, geben wollen, zu kontrollieren, auch wo sind die, die müssen, ob illegal wäre, hier kommen. Weil ganz oft gehen die auch von einem System dann hier ausgenutzt, die haben ganz schlechte Arbeitskonditionen. Du hast eine Exploitation, die auch stattfand. Wir haben man kann ja nicht mehr viel über die Plattform machen. Also schon hat den Rapport am Transportausschuss, das heißt die Leute, die für Uber und so weiter, die Firmen okay, erschaffen. Mal wirklich ein bisschen Thema. Nein, aber das sind die an ganz schweren Arbeitsbedingungen, das sind auch die dann hier Römenke ausgenutzt. Und anstatt die Sohn zu holen, für eine Inklusion zu machen, die reüssiert, bauen wir nur weiter Mauern an pickischen Droht. Also ich fand doch ganz skandalös, das muss ich wirklich auch denken, so, dass die Europäische Volkspartei da ist es dann das, was er ralliert hat, ja. Nicht nur die ICA, aber das war ein Amendement von den Souveränisten, da sitzt die AfD dabei. Aber da hat es dann aber das ist froh, das ist, was du auf dem Sommer für uns so hoch gespart hast, sind all die Staats- und Regierungschefen, war quasi unisono, vielleicht der spanische Premierminister Pedro Sanchez, der Sozialist, der sich ein bisschen gewirrt hat, aber die haben sich dann alle getan, blendenlos ihre Meinung nur von rechtspopulistischem Diskurs. Ich meine, wir sehen auf europäischem Niveau und an all den einzelnen Ländern, das sieht man ja auch an den Wahlen, dass den rechtsextremen Narrativ von vielen überholt. Und das ist eben basierend eben auf die Ängste. Ich fand aber, auf der anderen Seite, der wenn die Ängste oder die Gedanken, die verschiedene Leute sich machen, die muss ich ganz ehrlich stellen. Und da muss ich mit den Leuten schätzen, und das ist sicher, dass man nicht genug finanzieren, investieren an die Integration, an die Inklusion. Ich meine, habt ihr gesehen, bei den ukrainischen Flüchtlingen, die hierher gekommen sind, konnten schaffen gehen und so weiter, dass das auch ein ganz anderer Weg ist. Und das soll am Anfang inspirierend sein, mehr generell, wie man mit Refugien mehr Kartäuser Ich wollte schon sagen, weil der Metz aber auch muss sagen, dass die Grünen auch von der Leyen unterstützt bei den Wahlen, auch beim Pakt am Migra- also beim Migrationspakt. Nee, wo nicht dafür gestimmt. Du hast sehr effektiv dagegen gestimmt. Sie haben für Madame von der Leyen gestimmt, für Kommissionsschaffen zu bleiben. Die Umsetzung vom Migrationspakt gestimmt und am Migrationspakt also auch schon die Externalisierung von den Zentren 4 gesehen. Das heißt, aus sich gesehen ist da eine Kontradiktion. Das kann ich nicht heute. An dem Muss, wenn Predigen an uns ist, dann aber heute. Die vermischt doch Sachen, Herr Kartheiser. Ich vermisse gut nicht. Die Grünen haben gejubelt am Haus, wo dann von der Leyen gestimmt gauf, also für eine Migrationspolitik, die dir heuer vorstellt. Das ist eine ganz Kontradiktion. Nee, gut nicht. Also ich meine, die vermischt doch ganz einfach Sachen. Ganz klar, gegen die Migration. Ich gesehen nicht jubeln, wenn der Orban schweizt. Ich gesehen nicht jubeln, wenn die von der AfD schweizen. Ich gesehen nicht jubeln, wenn Marion Maréchal Le Pen schweizt. Da gesehen ich nicht klappen. Und wenn Leute Russland heischen, da jubeln da. Ich würde mich nicht wundern, wenn wir in der nächsten Sitzung gegen die Russen schwätzen. Ich kann auch so. Mach Angel. Ich kann aber auch klären, wie wird das mit Madame von der Leyen an einem ersten Wort, nicht mit ihrem Kollegen, mir an einem ersten Wort. Das ist mir zu technisch. Ich gebe dann für diese Diskussion ein kurzes Abbrechen mit dem Charles Gürns. Ich noch mit Madame von der Leyen. Ah, okay, aber dann. Mit Madame von der Leyen gestimmt, mit fängt um, ich löse mir Leben. Ja, mir auch. Mir auch. Weil ihr Freund Manfred Weber, das ist das Problem im Moment am Parlament. Die Basis, auf der wir es geeint hatten, für ihn zu unterstützen durch vier größere Fraktionen im Parlament, die erst im Moment nicht mehr gehen. Weil man dann war allein Alternativmajoritäten hält. Sie lässt vieles, was sie hätten, von der EKR, von der Fraktion von Herrn Kartheiser, von all den zwei anderen rechtsextremen Fraktionen wählen. Und dann sehen wir, wo es hier geht. Wir hätten gedacht, dass der Konkurs für Rückelsigkeit, wenn er so am reinabelsten vis-à-vis von denen, die an der Europäischen Union rankommen, dass den abhält. Und dann weiß ich, ob das Genischen mit dem Recht zusammen, mit der Madame von der Leyen und noch mit dem Herrn Manfred Weber-Singer Fraktion geeinigt hat. Aber hat mich einfach Fred, kann ich euch einfach sagen, dass das Madame Meloni von den Richtern an Italien mal zurückgepafft ging, dass die daran erinnert haben, dass das Recht auf Asyl ein internationales Grundrecht ist und dass ihr System, wo sie Millionen investiert hat an die Center an Albanien, dass das mal nicht funktioniert. Und noch skandalös, die Leute, die sie dann da wollen, dahinter setzen. Also ich fand, da soll dann auch die Politik und Politikerinnen sollen sich nicht anmischen, weil die Richterin das ist eine Independenz von der Justiz. Dies, allo Triesteren dort zu attackieren, fand ich schon rum ein starkes Stück. Mit dat gesagt, noch wie planungslos, wie populistisch die Lösungen sind, was de facto keine Lösungen sind. Der hat mir Stichwort gegen die Kommissionszusammensetzung, nämlich da ist ja aber dann ein Vizepräsident aus ihrer Parteifamilie an der Kommission, gut eventuell du dann genannt, man wollte Madame von der Leyen dabei haben. Die hat aber gegen Madame von der Leyen gestimmt, effektiv. Ja. Das heißt, voilà, ihr seid mal rausgerutscht, dann könnt ihr mal zufrieden sein, oder wie? Also, weißt du, dass die ganze Diskussion, ich sehe schon wieder am Europaparlament, also das ist nicht so klar, wie der nationale Parlament ist. An die große Angst, das sieht ihr auch bei den Kollegen, dass der Koalitionswechsel stattfindet. Dass du sich, weil auch ein ganz ökonomisch Zwang, du leider kommen wir vielleicht hin drauf, dass eigentlich die Politik von dem Green Deal und einer Sache in Europa, auch Migration, alles, was dann in den letzten Jahren gemerkt hat, dass du sich keine Unerkennung mehr findet, auch nicht bei der Industrie, bei den ökonomischen Krisen, an die Angst haben drin, bei den Sozialisten, geringen Fleisch bei Liberalen, das wissen Männer wahrscheinlich bei ihnen, als dass der Koalitionswechsel stattfindet. Wir haben die Möglichkeit für eine Rechtsmajorität am Europaparlament zu machen, für wichtige Sachen zu ändern, nicht nur in der Politik, Ökonomik, und an der Migration. Die Möglichkeit besteht, und das ist das, die Angst, die sich heute in dieser Runde rumspiegelt, dass sie einmal an der Opposition sind und nicht mehr an der Regierung. Herr Gürns, zu der Kommission gehen ja effektiv zwei Hypothesen von Rätselpolitiker dominiert und Kommissionspräsidentin hat sich mit lauter Yes-Man umgehen, wie Le Monde geschrieben hat, also Kommissärinnen und Kommissäre, die hierbei nicht widersprechen. Stimmt ihr denn zu, die Analyse? Zum Teil ja, wenn ich die letzte Demission gesehen habe, da tritt sie ziemlich autoritär ab. Und ich frage mich, was für ein Möchte Manöver, dass sie einen einzelnen Kommissär nachgibt. Und da ist es auch die Frage, was können die einzelnen Kommissäre, wenn sie am Dialog mit dem Parlament sind, aus dem Parlament mal zurückholen, für dann die Politik an der Europäischen Union zu gestalten. Ich fand, dass Madame von der Leyen absolut Qualität hat, die sind inkontestabel, mit der sie wirklich denken will, so wie Chef am Haus, als Sven Bogson am Berlin. Ja. Und zum Beispiel schon die Kommissärin ist zuständig für die Aktion Humanitäre. Und zu der gesagt, du hörst dir von der Madame von der Leyen nicht viel schreiben zu lassen. Weil du bist Juge über die Impartialität von der Aktion Humanitäre da bist. Also es kann, die Funktion kann kein dir aufhören. Entweder wir gehen wohlgeholt von der internationalen, von der globalen Kommunität von Leuten, die im humanitären Bereich tätig sind, für den just den zu suchen. Und da müssen wir da sagen, Madame von der Leyen, die hat nicht das da zu missbrauchen für irgendeinen Deal, wo einer Interesse wie just die Leute, die an Not sind, zu helfen, zu deichseln. Also da hast schon eine gewisse Rolle. Die Kommissärin, die an Kurs sind, die gehen natürlich nicht beschweren. Sie wollen noch nicht direkt mit Madame von der Leyen verdienen. Mhm. Wie gesagt, den Nicolas Schmidt gefühl nicht zurückbehalten von der Regierung, auch Madame von der Leyen hat sich wahrscheinlich nicht schrecklich stark für gemacht. Trotzdem hat er zwei Vize-Kommissäre lokiert, als Sozialist noch so selber vertreten. Wie gesagt, die Kommission zur Zusammensetzung zu riert, zu schwach. Ich gesehen, dass man von der Leyen will vier dem zählen. Sechs Exekutiv-Vizepräsidenten, davon war kein viel drin in der Kommission. Die brauchen eine Zeit, um zu wissen, wie es funktioniert. Sie hat starke Elemente wie den Thierry Breton, den sie kritisiert hat, hat sie rausgehalten. Der Nicolas Schmidt hat sie nicht präsentiert. Sie hat das Spitzenkandidatenprinzip nicht respektiert, wie das immer gemacht wird. Und hat sie nicht als Vizepräsident präsentiert. Dafür hat Herr Friede, was sein Recht, dass den Herr Hansen nominiert. Näher dann nicht geht nach Hansen. Aber gesagt, in welche Richtung es geht, sie hat auch die Kommissionsportefeuille von den Kommissären so auseinandividiert, dass keiner richtig weiß, was darf ich noch, was kann ich noch. Ich gebe ein konkretes Beispiel an den zwei Kommissionen, wo ich aktiv bin: Emploi und der Bannermarkt und Konsumentenschutz. Da hatten wir zwei Kommissäre, die responsabel waren. Da haben wir mit 8 Kommissären an der einen zu dienen, mit 12 Kommissären an der anderen. Das alles verspricht und dann haben wir kriegen die an den Boutique und dann als sie die decidiert. Und das Allerschlimmste, dass die postfaschistische italienische Partei Fratelli d'Italia an die Herz von der Kommission herabbringt und dass den Herr Fitto Vizepräsident gibt. Wenn Herr Fitto Kommissär gehen, mit dass ein Exekutiv-Vizepräsident gibt, das fand ich ein No-Go. Und da hat sie als bedrohen mit der pro-europäischen Koalition. Mach Angel. Du hast als bedrohen. Wenn effektiv noch wichtige Themen zu schwätzen, wir dann froh, immer eine kurze Pause machen. Sie aber dann viel Kritik zu hören und der Kommissionszusammensetzung. Wir wissen, Kommissären, die Gilo an Hearing gehört können, effektiv das schon vorkommen, dass die da durchgefallen sind, dann wird die ein bisschen ersetzt gehen. Danach wird dann über die ganze Kommission vom Parlament aufgestimmt. Mhm. Herr Gürens zum Beispiel hat gesagt, es gibt keine Sandtropfetten, dass die Kommission durchkommt. Da waren zwar nicht alle nicht mehr bekannt, aber gibt es da ein bisschen mehr Tropfetten oder bei all der Kritik, die ihr aus vielen Reihen kennt? Ich wollte just auch noch kurz auf die Kommission reagieren, für ganz kurz zu sagen, was mir direkt aufgefallen ist, dass an den Titeln von den Kommissären kennt weder Green für weder Social. Ja. Und das ist auch schon ein Symptom. Es könnte ganz oft Competitiveness, a Clean, können denken, für. Also für mich, was mein großes Angst zu der Dotter-Kommission mit dem Dotter-Vizepräsident, wo ich mir Angel auch recht ging, das ist ein absoluter No-Go, den Herr Fitto, dass wir mehr zurück zu nationalen Egoismen kommen. Und wir sind gerade an einer Zeit, wo wir mehr Europa brauchen, für den Klimawandel, für den Biodiversitätsverlust zu bekämpfen, für eine klare Position auch par rapport zu der Krisenzone. Und da das wirklich die große Gefahr, die ich gesehen habe. Die kriegen dagegen Kommission stimmen. Weil wir sind, wir die Heringen selbstverständlich auf. Wir persönlich, ich habe als Vizepräsident De Fitto, das als ein No-Go. Und das ist auch ein Klack, Riesland gesicht. Ja, par rapport auch zu den Gringen. Und auch par rapport, ich meine, wir werden mal die Heringen auf, auch von für das Ganze, muss ich ein globales View haben. Das ist ein No-Go. Für mich sind sie alle noch ins B. Sie sind noch nicht Kommissär. Ich gebe Ihnen mit, machen wir eine kurze Pause und dann widmen wir uns nachher zwei wichtigen Themen an Europa. RTL, Background am Gespräch. Wir sind zurück am Background. Schmengen, das am Nahen Osten, das kann ihn Flaschenbrand nennen. Russland kriegt über dem Sölle aus Nordkorea für die Ukraine zu bekämpfen. Er stärkt seine Relationen mit China und anderen größeren Ländern. Die geopolitische Situation hat sich auf alle Fall nicht verbessert. Charles Gürens von der DP am Europaparlament. Sind die beunruhigenden Zeiten, sind die aktiven Politiker, sind die ja 30 Jahre am Europaparlament, das ist ein die schlimmste Zeit, die da vielleicht so mal erlebt. Das ist nicht die einzige Zeit, mit das eng von den ganz schlimmen Zeiten und spitzen so zu. Was so spitzen, das Resultat von ganz vielen Versäumnissen in der Vergangenheit. Ein von den Versäumnissen ist zum Teil, lässt zum Teil erklären durch die Schwäche der Europäischen Union. So hat seit Jahrzehnten die Richtschaltung an dem, dass sie für eine Zwei-Staaten-Lösung antritt. Die Schwäche von der Europäischen Union ist, dass sie von Israel, jedenfalls von der Netanyahu-Regierung, nicht geheiert ging. Par contre, die Amerikaner hat nimmer Zonen am Mittleren Orient und auch die Administration Biden hat gemerkt, dass auch sie, ob da wo gestoßen beim Herrn Netanyahu, das, was für mich nicht sagen, ist, dass die Europäische Union nicht konsumieren mit den Amerikanern und auch mit den Verständnissen aus der Arabischen Liga eine Koalition schmieden, die die starke Courant, die responsable Courant an den zwei Kanten, beide Palästinenser und beide Israelien, gestärkt hat. Und dann hat keiner besonders tun. An die drei Blicke, die hätte könnte in den Mittleren Orient Stabilität versprechen. Das ist ganz schwer für Israel mit dem Netanyahu zu assimilieren, weil dafür den Netanyahu an seine Regierung leidet, die alle Jahre den Geburtstag vom Tod vom Attentat auf den Rabbin feiern. Aber bei der Hamas, die schließen absolut aus, dass Israel als Staat kann unerkannt gehen und geht darum, für die zwei Kuren zu stärken, die responsabel sind. Und die gehen nicht. Ich würde vielleicht noch, ich kenne den früheren Justizminister Yossin Beilin. Das ist ein Mann, der schaut schon seit Jahrzehnten um Frieden zusammen mit Palästinensern. Und schon die Schlechte gefragt, hörst du nicht Flemm? Seit der Letzte, wenn die irgendwann einkehren, zu Verhandlungen kommt. Und zu Camp David gibt man morgens um 3 Uhr gefragt, war das dann die Lesung für Jerusalem? Da man mir Tiere an und da sind Lesungen, die sie ganz stark durchstößt von den zwei kommen. Genau, also ich meine nicht, dass man diesem durch eine Lesung für den Konflikt von dem, wo ich voll drüber schwätzen, dass wie kann das Europaparlament sich an dem Konflikt eine interessante Position verschaffen und Proposen machen. Mir hat das selber gesagt, dass das nicht wirklich möglich. Sogar über eine Attacke von den Israeliern auf UNO-Friedenstruppen am Libanon kommen am Parlament keine gemeinsame Resolution zusammen. Das System Europa mit seiner Einstimmigkeit, da kann das Europaparlament zu einer Majorität kommen, die geht von den einzelnen Mitgliedstaaten zerplickt, weil es sind grundverschiedene Haltungen. Wir haben ganz viele Bereiche, wo nicht kann man eine raisonable, qualifizierte Majoritätsdecision herbeiführen. Mal dann schwätzen wir aber noch über die Ukraine, weil meines Wissens nur also da effektiv mehr einfach am Europaparlament zu einer gemeinsamen Position zu kommen. Den ukrainischen Präsident Volodymyr Zelensky hat vierisch vor sein Plan für einen Victoire gegen den Aggressor Russland auch am EU-Parlament präsentiert. Hat ihn ihr überzeugt, Telemetz? Also ich meine, du hast Position effektiv bei europäischem Niveau, außer bei Ausnahmen, aber mit klar, dass wir weiter müssen unterstützen und dass wir auch den Plan of Victory, wie ihn genannt wird, dass wir auch weiter müssen mit Waffen unterstützen. Natürlich muss ich parallel gucken, auch diplomatisch Lösungen zu finden. Aber wie kann ich diplomatische Lösungen mit einem finden, dem ich wirklich nicht mehr kann trauen, wo ich ganz genau weiß, auch wenn ich auch nach irgendetwas zu dir, das hält ja nicht da ab. Das heißt, ich meine, du hast Position aber majoritär ganz, ganz klar, für weiter die Ukraine zu unterstützen und auch mit Waffen zu unterstützen. Wie ist es bei euch, Herr Kartei, sehr Parteifamilie, dass du nicht so klar, zum Beispiel, so da immer mit Russland ist geschwärzt gehen, Sanktionen, du mit Gewinn sich am meisten selber schulden als EU, die hat mit Juli eine EU-Resolution für Weiterhilfe für die Ukraine nicht mitgestimmt, obwohl er Fraktion dafür war. Ich will nun jedoch das vor dem Parlament den Kredit über 35 Milliarden, den dann als Dividende von angefahrenen russischen Vermögen für die Ukraine nicht gut gehischt, oder? Das ist richtig, schon dagegen gestimmt. Das ist sowohl an dem engen Konflikt am Nahen Osten wie auch an dem anderen an der Ukraine, als für mich ganz klar, dass niemand den diplomatischen Weg kann zu einer Lösung fanden. Und das ist der Credo, den ich auch an der Chambre, wo ich an der Chambre habe, wenn wir anfangen können, an dem Konflikt gesagt haben, wir müssen eine diplomatische Lösung fanden, hat man damals gemerkt, wird die Ukraine halt viel besser drin, wie sie de facto ist. Das sind nicht die Territoire verloren, die sie auch verloren, nicht Hunderttausende von Deutschen und Verletzten zu beklagen. Ich meine, wir hätten von Anfang an die diplomatisch hinführen. Was Konsequenzen sind, wir haben als Westen immens viel verloren durch den Krieg. Erstens, dass die Genese von dem BRICS-Movement, die eine immense Stärkung oder eine Schwächung Unterstützung vom Westen, das aber eine Stärkung von Staaten eben wie Russland, China und anderen. Mhm. Aber wir haben uns ökonomisch durch die Sanktionen, die aber nicht die Zwecke erreichen, die sie eigentlich sollten erreichen, aber unsere Ökonomie immens schön, haben wir also keine Gefallen gemacht. Wir hören da doch permanent an unserem Dialog mit den Industrien. Stellen Sie eine Gegenfrage, Herr Kartäuser, ja. Eine Sekunde, weil die kennt das Milieu meines Wissens noch ziemlich gut. Die verschiedenen deutschen Geheimdienste, und nicht nur die, waren mit Notdruck dafür, Russland auf die Liste Scheller zu holen. Moskau wäre ein paar Jahre bereit für NATO, also für eventuell NATO-Territorium zu attackieren. Sind Sie da wirklich der Meinung, dass den diplomatischen Weg mit Russland irgendetwas Gift bringen? Was ist denn eine Proposition? Militärische Weg in Russland? Also meinst du das nicht? Ich so nicht. Ich so, just, was die deutsche Geheimdienste, also die nur ist bestimmt gelesen. Ich höre da doch, dass er nicht, weil der Geheimdienste erzählt, das muss richtig sein. Ich meine, wenn ich die Situation ausschätze, eine Menge Ausschätzung, sowohl Russland demografisch, ökonomisch, militärisch und auch allgemein die politischen Strömungen in dem Land gesehen, ist die Gefahr nicht so, wie Sie das anscheinend da gesehen. Ich lese das nicht daran. Ich gesehen aber eine Gefahr, dass wir uns hier an eine Rhetorik rausreden, wo wir an eine neue kalte Krieg rankommen, wo wir eine neue Abrichtungsspirale ausstiefeln. Aber wie ist das nicht? Ich probiere ganz sicher auch am Dialog mit Russen, mit Chinesen, mit anderen, wenn ich niemand gelegen tun, wie zu probieren, ob wir von einem diplomatischen Mittel zu fangen, ob einer ökonomischen Zusammenarbeit, weil das mir viel, viel mehr vernünftige Weh und eine bessere Weh schenkt, wie Lodo die neue Rhetorik von kriegischer Konfrontation. Und ich bin nicht naiv, ich will das dabei so meine ganze Lebenserfahrung sagen, die mich ja. Gelehrt hat, nicht naiv zu sehen, aber ich weiß, dass just ein Dialog kann zu einem Progress feiern. Dann Marc Angel von den Sozialisten hat sich schon für eine lange Zeit Leute gefreut. Selbstverständlich ist Diplomatie an Dialog ganz wichtig. Wir haben einen Aggressionskrieg, einen unprovozierten Aggressionskrieg von Russland auf die Ukraine und haben dem internationalen Recht. Es geht da drin. Und dafür bin ich auch froh, dass dem Herr Putin sein Summit, den BRICS-Summit, den er organisiert hat, zu einem riesigen Flop gehen hat, weil aber die Länder, die da waren, sich zur UN-Charta bekannt haben, an das internationale Recht wollen heischen, an Herr Putin bei dem Krieg nicht will unterstützen, weil sie sonst ginge gegen die UN-Charta und gegen Recht gehen. Das wäre mal eine gute Novelle, die wir gestern noch an der Presse konnten lesen. Und ich meine, das ist wichtig, dass man die Ukraine unterstützen, finanziell, militärisch und auch mit humanitärer Hilfe besonders. Mhm. Wir haben auch Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer hier bei uns abgeholt, die geflüchtet sind. Und das ist auch richtig so, weil Russland hat ja nicht nur das Land, den Territorium attackiert, mit attackiert ja auch als Werter, als Valore von Demokratie, als Fundamente, als ganz die Erde weiß, wie wir leben wollen, Freiheit, Demokratie, und dafür ist es so wichtig, dass wir die Ukraine müssen unterstützen. Charles Görens, ist das das, was dem EU-Parlament übrig bleibt für Resolutionen zu stimmen, die der Ukraine zu gut kommen, weiter Unterstützung einfach. Ja, wir stimmen nicht nur Resolutionen, wir stimmen auch zum Beispiel die makroökonomische Finanzhilfe für die Ukraine, sonst wird die Ukraine um Boden. Wir unterstützen die Europäische Investitionsbank, an dem das Kreditpaket wir können so entzulehnen, für das ein Minimum von Rekonstruktion kann machen. Die Rekonstruktion geht notwendig, weil Russland sich universell nicht hält. Russland bombardiert Spidela, also am Gang die ganze, energetische Infrastruktur frack zu bomben. Russland deportiert Kanada, das ist eine Zivilisation. Seit 1945 europäischen Kontinent tun, das geht für die gemäht. Zu dem bisschen Zivilisation gehört Respekt von den Grenzen. Das tut sogar die Sowjetunion, man unterstützt und respektiert. Dazu gehört, dass undenkbar ist, dass man kann, 10.000 Kanner deportieren von einem Land nach dem anderen. Dazu gehört, dass die anderen Leute an ihre Kultur respektieren, am Platz, an ihre Theater bombardieren geht. Dazu gehört, dass ein Minimum von Respekt hat für humanitäre Recht und das verbieten, das Spideler zu bombardieren. Dazu gehört, dass die Zivilisten Matrouleist am Platz, an ihre Gare bombardiert. Also ich muss wirklich sagen, ob Lützen beschreibt, das, was dort passiert, das hat nichts mehr mit einer Zivilisation zu den europäischen Prägungen, so wie wir sie leben, also wie wir auch mengen zu können, mit allen Fehlern, die wir haben, aber im Europaparlament zu unterstützen. Ja, Miami, hat er dann irgendeinen Lesungspropos, die ihr könnt ausschaffen, oder also ein bisschen Hoffnung? Herr Jans, könnt ihr zählen, wie viele Leute das probiert tun, mal mit Putin zu schwätzen, ihr die Krieg losgegangen ist? Lokale Sohn sind die Pourparlers, die zwischen dem François Hollande, dem Madame Merkel, dem Herr Poroschenko und dem Wladimir Putin gelaufen sind, die optimal gelaufen. Ich meine nicht, dass das Team recht geht, für das zu machen. Ich meine, die hätte könnte man der Merkel sieht, wir haben von just gedurcht gewesen, für die Ukraine können abzurüsten, was an sich nicht reprehensibel ist. Aber was will ich doch als Schlussfolgerung? Für was sind wir an der Europäischen Union nicht am Stand, engem oder zwei Länder zu sagen, hey, die sind nicht repräsentativ für die Europäische Union. Für was werden die Morell nicht mit dem Tisch bei den Minsk-Gesprächen? Für was kann die Europäische Union da nicht präsent sein? Für was kann man nicht mit einer, nach einem mit einer qualifizierten Majorität engem Auftrag gehen, den das am besten vertritt als die Europäische Union? Ohne den Herr Putin zu entschuldigen, muss a puncto Diplomatie nach ganz groß Fortschritte machen. Wir sind lowell bedeutungslos um internationale Plan. Und als dir ist aufgefallen, dass China mittlerweile ein diplomatisch muss das. Dass man keine nach den Europäischen Union fragt, was kann dir nach zu Moskau fernspringen, alle Menschen sind an alle Länder, an den 27, hoffentlich springt Xi Jinping fertig für den Putin zu resonieren. Wir sind als Europäische Union nicht weit genug integriert, entweder im restlichen Postur, der ist Respekt nur bei uns verschärft. Und das geht nämlich just an dem Stand, den die Rapport der Forst, die im Moment nicht günstig sind, renversiert, dann deinversiert. Und das bedingt doch, dass man dem NATO-Ziel von 2% Investissement an Rüstung an den Armeen investiert, dass man dem nur kommen, so sehr wie möglich. Okay, da haben wir ein Stichwort für Tilly Metz auch noch an die Ukraine-Diskussion mit anzubannen, die gering am Parlament sind, die, wenn es auch um Waffe geht, etc., auch alliniert mit Positionen wie den Charles Görens gerade. Ja, das ist das, was ich am Anfang vollzogen. Ich kenne immer ein Beispiel, wenn ein auf der anderen Straße seid, attackiert, dann ich rufe ihm just rüber, ich sie beide, ich unterstütze sie, davon ist das ein bisschen hypokritisch. Also ich bin überzeugten Pazifistin, aber ich denke aber, es muss der wenn aber nicht hypokritisch sein, wenn ich wirklich die Person hey, den Angriff, den unfairen, unjustifizierten Angriff von Russland auf die Ukraine, da geht es nicht just immer wieder, da muss ich auch konkret helfen. Natürlich ist das humanitär wichtig, natürlich ist es doch zu gucken, dass das Leute da nicht hängen und so weiter, dass das alles gehört natürlich dazu. Mehr aber ich gebe es hypokritisch, wenn sie so eine Lohmatwaffe par rapport zu der Ukraine da machen wir just mündliche Unterstützung, das gebe ich nicht richtig weh von. Da bleiben uns noch ein paar Minuten für über den ganz wichtigen Sujet an der EU zu schwätzen, den vielleicht heute ein bisschen untergeht. Zwei Rapporten über den europäischen Binnenmarkt von Enrico Letta und die Kompetitivität von Mario Draghi so nicht ganz deutlich, dass die Union wirtschaftlich ein dickes Problem hat. Die soll ja dann noch geschwind am nächsten EU-Summit zu Budapest dann Tab-Thema sind. Es gibt höchste Zeit, Warnung vom Letter an Draghi ich zu holen. Geht das doch so, Ferner Kartäuser? Ja, ganz sicher. Es sind am Industriekomitee. Ich gesehen alle Woche Industriedelegationen aus verschiedenen Bereichen. An sich sind die Kritiken, also sich wie ein Bilan von der linker, geringer, sozialistischer Politik von den letzten Jahren. Und wir müssen einfach in einer Politik fangen. Es geht nicht mehr. Das ist mal erstens die ganze Bürokratie. Das ist mal eng gesagt, die man in Europa muss aufschaffen, und zwar drastisch aufschaffen. Und dann noch die ganze Klimadispositionen, die geholt gehen, die einer als Konkurrenten überhaupt nicht tun oder nicht viel tun oder nicht viel applizieren und die auch schlussendlich zu keiner großen Klimaveränderung gingen feiern, so gut, wenn man sie gingen durchziehen, wie als Industrie systematisch schwächen. Das ist das ETS-System, das also die Emissions... Nicht zu technisch, ja, also das sind die Emissionstaxen, ging ich mal bezahlen, die Industrie muss da gehen. Da sind natürlich Konsequenzen auch von verschiedenen Modalitäten, wie bei uns der Europäischen Union die Energiepreise gerechnet gehen. Auch das muss man ändern. Ich gehe auch nicht in Detail. Und dann natürlich die Konsequenzen von den Russland-Sanktionen, die als Energie per rapport zu den USA und anderen Regionen viel, viel mehr teuer gemacht hat, ohne dass sie ihr Ziel erreichen. Also wir haben eine ganze Reihe Sachen, wo die Industrie als klar sieht, wir können das nicht mehr. Wir gehen all das mit arm in Europa und dafür brauchen wir eine neue Industrie- und Wirtschaftspolitik. Marc Angel, muss ich so Musik Klimaschutz zum Beispiel offeren für net ënner zu gonn um Weltmarkt. Fir mal ganz plakativ zu fragen. Nee, Kompetitivität, Klimaschutz und Soziales, das geht Hand an Hand. Wir wissen, wie der Planet brennt. Dafür sollen die Chancen noch nutzen, die die ganz neue Industrie sind. Aber wir sind daran ganz gut als Europäer. Wir müssen just gucken, dass wir die Kompetenzen an der Entwicklung von den Projekten einhalten. Zum Beispiel den Herr Draghi sieht, wir sind nehmen 30% von all den Patenten, den Erfindungen, der Kreativität von Europa, geht kommerzialisiert bei uns. Und da geht es kommerzialisiert, und da, wenn es so entwickelt wird, da geht es dann Amerika. Und da müssen wir da gehen vier gehen. Denn Herr Kartheiser sieht Bürokratie aufschaffen. Da gebe ich ihm ganz recht, vollkommen recht. Aber seine Parteien an die Rechtsextremen, die wollen ja mehr nationale Lösungen. Und den Herr Letter sieht, das Problem mit den nationalen Lösungen ist, dass als Kleinbetrieber und als Mittelbetrieber sich müssen durch den Dschungel von 27 nationalen Legislationen durchwollen. Und da das Bürokratie, da das einen immensen Aufwand. Dafür sind nicht der Meinung, dass wir mehr Europa brauchen. Und die zwei Rapporte, so ganz klar, mehr Europa. Herr Draghi sieht sogar, wir müssen 750 Milliarden investieren, für die geringe Transition hinzukriegen, für den Gap, den Innovationsgap, den wir haben vis-à-vis von China, für Amerika, für den zuzukriegen. Das ist also mehr Europa, was die Rapporte sind. Und dafür muss ich das Beste rausholen, muss ich natürlich auch kritisch gesehen, der wir nicht die Klimadimension und die Sozialdimension vergessen. Telematz. Ja, ich reagiere noch ganz gern, Herr Robert. Dem Letter, sein Rapport, da geht es ja um den Bannermarkt, wie man den könnte besser, mehr effizient machen. Und da steht ganz klar, Call to Action für ein fair, green, sustainable Transition. Also für ein gering, fair und nachhaltige Transition können zu erreichen. Ich zitiere da nicht den Gringen, mit das ist den Herr Letter. Selbst beim Draghi-Rapport, wo es darum geht, Kompetitivität zu fördern von der Europäischen Union, seht natürlich, wir brauchen mehr ein kohärent Strategie an der Industriebereich mit Klee, ein Schlüsselwort, aber durch den ganzen Rapport also auch dekarbonisieren. Das heißt, wir brauchen zum Beispiel am Transportsektor, am Zugverkehr, brauchen wir mehr national Regeln und mehr harmonisieren, auch am digitalen Bereich vom Zugverkehr, just für ein Beispiel zu gehen. Also wie gesagt, die zwei Rapporten, ob das der Letter, wo dann der Bannenmarkt geht oder den Draghi, die machen alle stärken Appell für eine ökologische Transition, weil die geht Hand an Hand auch mit mehr Kompetitivität, auch wenn man auch muss kritisch sein, aber zum Draghi-Rapport hat der Klimawandel das adressiert ganz klar, der Biodiversitätsverlust der Menge nach nicht genug. Der Letter auf der anderen Seite bringt auch für mich müssen die richtigen Probleme an den Fokus, aber das ist ein hauptsächlich wirtschaftlich Vue, wo aber den Industrie als Akteur gesiegt, mit Männern wirklich Konsumenten schon an man konkret neue Lösungen wirklich für den Klimawandel zu attackieren. Aber für die zwei Menschen aber die richtig konstaten, dass just über die ökologische Transition auch durch die Industrie kann kompetitiv gehen. Charles Görens, ich kann mich erinnern, bei Pressekonferenzen wird er immer über den, also zante, dass es zu gehen, ob die zwei Rapporten hingewiesen. Die fand manchmal ziemlich vieles gut, was da drauf steht, und müsste dann auch sehr geschehen. Also die zwei Rapporte sind eine Introspektion. Da hat Herr Kartheiser recht, wenn sie, wir müssen das auch vorstellen. Aber wir müssen das wirklich auch vorstellen. Weil was stellen Sie fest? Europa ist vulnerabel gehen. Europa hängt zu 50% an seiner Ökonomie vom Außenhandel auf. Bei China sind das 37%, aber bei den Vereinigten Staaten 27%. Weil Luan Tsingdeh riskiert, den Herr Trump und muss zu kommen, und er sieht, Europäer dürfen dem Justen an Amerika verkaufen, wenn sie auch hier Fabriken dahin transferieren. Das wünsche ich mal, das geht aber flott für dann den europäischen Außenhandel. Und da sieht man etwas, was ganz wichtig ist. Den Innovation Gap, von dem auch schon Telemetz sogar gesprochen hat, den ist 270 Milliarden per Rapport zu den USA. Innovation Gap, das muss ich dann kurz sagen. Innovation Gap, das ist an der Innovation, stehe mir nicht viel zu dran, jedenfalls nicht genug. Und das erklärt, wie weit das die Vereinigten Staaten in den letzten 30 Jahren, der Pouvoir d'Achat von hier leidet, 60% erreicht haben, während in Europa da 30% wären. Und der Gap geht immer mehr auseinander. Wir sind nicht mehr in der ersten Liga, wir sind nicht mehr in der zweiten Liga, an den Herr Draghi sieht, an der nächsten Welle von Innovation muss Europa dabei sein, weil die zwei ersten haben wir verpasst. Und dann sieht Herr Letter etwas ganz plausibel ist, was Südfrank mal liegt. Wir müssen einfach den europäischen Binnenmarkt mehr vereinheitlichen, weil heute zum Beispiel Folgendes, wenn Franzosen oder die Italiener einen französischen Kreditkarte refusieren und Franzosen die Deutsch nicht füllen, was setzt sich durch, da kennt ein amerikanischer Platz. Ja. Sind wir mittlerweile so minabel, dass man das da nicht gesehen. Und ich hoffe, dass die Introspektion hier wesentlich zu der Neuorientierung von der europäischen Politik gehört, weil wir sind ganz allein. Dass kein anderen, den es hier Probleme hilft, lesen. Und wir meinen, ich muss den Ball textuell das umsetzen, was dann in zwei Rapporten steht. Ich wollte schon sagen, dass vorher, dass Amerika mehr an die Innovation investiert, auch am Medikamentbereich zum Beispiel, am Gesundheitsbereich, dass auch mehr zentralisiert wie an Europa. Das heißt, wir müssen gucken, dass die Innovation mehr fragmentiert ist und mehr daran investieren. Aber auf der anderen Seite will ich aber nicht auf das europäische Modell verzichten. Weil was tun ich von Innovation, was just hierno eine Minorität sich können leisten. Das heißt, ich spreche über den Gesundheitsbereich oder auch an anderen Bereichen, auch zum Beispiel am Energiebereich geht für mich nicht genug, ob die lokal mögliche Produktion von den Bürgerinnen darauf hingewiesen. Und nämlich generell für die Innovation, ich hätte aber gerne, dass die Innovation aus, die da ist, die für soziale Gleichheit sucht. Und das geht mir ein bisschen verloren an die Mengen und an die Männer Rapport. Wir müssen die europäische Spuren nicht Geld wird Leitspuren besser investieren. 300 Milliarden Euro gehen an das Ausland, an ausländische Fonds, die nicht an die europäische Industrie investiert geht. Und dafür müssen wir die Spur an Investitionsunion kreieren, dass wir die Gelder, die europäischen Spuren auch an die europäische Industrie investieren. Ich meine, die 200 nicht kontestiert. Wir wollten es doch beweisen, dass sie genug Leute die wollen verdelen. Wir nicht genug, die sich nach Gedanken machen, wie Geld die Warte Summe könnt, eher kann verdelt gehen. Ich gebe so ein Dummer Töten Charles Görens für das Emission Background. Schlusswort, vielmals merci, Feier von unseren Europadeputierten. Nächste Woche am Background geht es um den sozialen Sektor. Auch natürlich ganz interessant an diesen Zeiten, die wirst du werden schwätzen. Fanny Kinsch, ich war halt dann das Mikro. Schöne Weekend, ihr schon. Merci, dass ihr da kommen seid. Merci, merci, merci.